Deutschlandfunk, Freistil. Der Mensch trainiert seinen Körper in Zentrifugen, investiert Millionen in Teilchenbeschleuniger und forscht nach immer schnelleren Alternativen. Die Geschwindigkeit beherrscht das Leben, der Informationsfluss auf der Datenautobahn steigt ständig, die Wahrnehmung verändert sich, die Erde schrumpft zur Sprintstrecke. Der Mensch ist fasziniert und passt sich an, ob er will oder nicht. Hören Sie jetzt als Wiederholung einer Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 1999 das Feature Meter pro Sekunde im Quadrat, das beschleunigte Leben von Franziska Glatt. Alpha 7 an Bodenstation, Alpha 7 an Bodenstation. Wir verlassen die Zone der Sonnenanziehung in 7 Minuten. Bitte bestätigen Sie. Bodenstation an Alpha 7, bestätigt. Vorbereiten auf Beschleunigung in den Temporalweltraum. Beschleunigung in den Temporalweltraum. Das Kontinuum beginnt jetzt. Hammergeil. Also super schnell und super, super Feeling. So ein Stück unter der Decke, naja, und dann wieder abwärts. Als hätten wir beinahe stehen, also war echt irre. Jetpiloten, die haben natürlich teilweise extreme Beschleunigungen, gerade bei bestimmten Flugmanövern, auch Loopings oder sehr engen Kurvenflügen. Und dann geht's in die Kurve und wenn man da halt schon merkt, dass man auch ein bisschen mit dem Hintern hochgeht und so, also das ist schon toll. Und dann nicht festhalten. Es ist halt komplett im Wind, du fühlst die Geschwindigkeit pur, das ist, also du kriegst da Adrenalinstöße, das ist unbeschreiblich. Speed kills, but it's life, isn't it? Beschleunigung ist der Motor des Fortschritts, es ist das Motiv des Lebens, es ist letztlich das, was auch jedem Einzelnen im Grunde genommen den Takt gibt, mit dem er den Tag bewältigt. Ich find's gut, könnte es vielleicht noch ein bisschen schneller sein. Die Geschwindigkeit halt, wie man da so hochgeschleudert wird, so stelle ich mir das vor, wenn man in einer riesigen Steinschleuder drin hängt oder so. Beschleunigung, Aktivierung, Ankurbelung, Forcierung, Intensivierung, Temposteigerung, Verstärkung, schneller werden. Beschleunigung heißt Änderung der Drehzahl, veränderte Takteinheiten, bedeutet eine andere Dynamik, neue Sichtweisen, Raum- und Zeitwechsel. Wir bringen die Welt zusammen. Auf der Reise, die Leben heißt, gilt es, viele Ziele zu erreichen. Zu jeder Zeit, in jeder Stadt für eine feste Leasingrate. Gemeinsam zu höheren Zielen. Wir kommen mit erheblichem Wachstumspotenzial. 1998 war wie ein Orkan. Für uns war es Rückenwind. Bewegungslos starrte er immer auf den gleichen Fleck, ohne etwas zu sehen. Sein Atem ging, als sei die Luft wie Lehm. Seine Lider schlossen sich nur alle Stunden. Er ließ alles laufen, was lief. Jetzt wollte er nicht mehr schneller werden. Im Gegenteil, er wollte sich zu Tode verlangsamen. Allem Zeitablauf gegenüber würde er sich jetzt willentlich verspäten und bald so nachgehen, dass sie ihn ganz für tot hielten. Der Tag der anderen würde für ihn nur eine Stunde dauern und ihre Stunde Minuten. Verlangsamen, drosseln, herabsetzen, reduzieren, verringern, verzögern. Beschleunigung heißt, einen Zustand verändern, negativ oder positiv. Beschleunigung lässt sich auf einen Vektor bringen, Meter pro Sekunde im Quadrat. 1687 veröffentlicht der englische Physiker und Mathematiker Isaac Newton die Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Newton beobachtet Ebbe und Flut, Strömungen und Schwingungen. Zeit versteht er als objektiv und unabhängig von äußeren Einflüssen. Und er formuliert die bis heute gültigen drei Grundsätze der Mechanik: das Trägheitsgesetz, das Reaktionsprinzip und das dynamische Grundgesetz. Wenn ich etwas beschleunige, brauche ich eine Kraft. Solange ich keine Kraft ausübe, das sagen die Newtonschen Gesetze auch, dann bewegt sich der Körper gleichförmig mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus. Wenn ich es ändern will, wenn ich den irgendwie schneller machen will oder in die Kurve bringen will, muss ich eine Kraft ausüben. Und die Kraft nimmt zu mit der Art der Beschleunigung. Je größer die Kraft ist, desto besser beschleunigt er. Und sie hängt von der Masse ab. Die Masse ist unendlich klein, die Beschleunigung unendlich groß. Lautlos jagen Elektronen mit Lichtgeschwindigkeit durch das Röhrensystem. 115 Meter, immer im Kreis. Starke Magnete halten sie wie eine unsichtbare Bande auf der Bahn. Nun, was wir hier speziell betreiben, sind Teilchenbeschleuniger. Beschleuniger, die einige Elementarteilchen, in unserem Fall sind es einfach die Elektronen, das sind die kleinsten geladenen Elementarteilchen, die wir kennen, die werden bei uns in dieser Anlage auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt. Hohe Geschwindigkeit heißt hier Geschwindigkeit des Lichts. Unendlich klein, unendlich schnell, unendlich energiereich. Eine mächtige Betonwand schützt den Physiker vor den Strahlen. Klaus Wille umrundet mit schnellen Schritten die Versuchsanlage. Der Professor für Beschleunigerphysik leitet Delta, die Dortmunder Elektronen-Testspeicherringanlage. 300.000 Kilometer pro Sekunde, man kann es im Vergleich sagen, das ist in einer Sekunde 7,5 Mal um die Erde rum. Es gibt einen schönen Vergleich, wenn einer, sag mal, hier in Deutschland eine Rede hört und er ist 20 Meter vom Rednerpult weg. Der Redner hat das Mikrofon direkt vor seinem Mund. Und jetzt sitzt in Nordafrika meinetwegen einer am Radio, wenige Zentimeter vom Radio entfernt, und hört auch die Rede vom Mikrofon. Der Mann in Afrika hört es eher, weil die Radiowellen, die es übertragen, viel eher da sind als der Schall, der 20 Meter zu diesem Herrn geht. Je höher die Geschwindigkeit, desto tiefer bohren sich die beschleunigten Elektronen in Materie, geben Auskunft über deren innere Struktur. Wir beschleunigen die Teilchen in dem Sinne gar nicht mehr, sodass sie schneller werden. Die haben praktisch konstante Geschwindigkeit. Sie nehmen aber an Energie und damit an Masse zu. Was mit der speziellen Relativitätstheorie noch dazu gekommen ist, ist, dass man eben, wenn man sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht, dann eben auch die Masse endlich ändert und dadurch eine neue sozusagen Dimension in diese ganze Teilchendynamik hineingekommen ist. Aber ansonsten ist eigentlich die Beschleunigung etwas sehr Elementares. Die Sicherheit, effektiv zu sein. Kreatives Arbeiten mit System 1999. Tageskalendarium, Monatspläne, Jahresplan, Zwei-Jahresübersicht, Aktivitäten-Checklisten, Messetermine, Databank, Reisechecklisten, Terminzeichen. Zeitmanagement ist Lebensmanagement. Terminplaner bestimmen das moderne Leben. Zeit, gebunden in Rindsleder, Kalbsleder oder Kunststoff, in Wildlederoptik. Keine Verabredung ohne vorherigen Blick in das Buch der Bücher. Der Umgang mit der knappen Zeit will gelernt sein. Seminare weisen ein in die hohe Kunst der Zeitgestaltung. Leben im DIN-Format. Handliches Format bei höchster Professionalität. Der Mini-Planungspartner für hohe Ansprüche. Mehr Effizienz für Sie, das Team, das Unternehmen. Klaus Eurich, Kommunikationswissenschaftler. Menschen werden für das Funktionieren dieses Systems und dieser Infrastruktur benötigt. Sie werden dafür gebraucht, entsprechend ausgebildet und dann vernutzt und verbraucht. Es werden Funktionäre ausgebildet für bestimmte Positionen, die, wenn sie denen nicht mehr gewachsen sind, auch dann sofort ausgewechselt werden gegen andere. Aber ein ganzheitliches Gesellschaftsbild, ein ganzheitliches Menschenbild sehe ich im Moment nirgendwo mehr, außer in ein paar kleinen Nischen. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr, 25 Minuten und 0 Sekunden. Zeitkosten. Beim nächsten Zeit Ton haben, ist es Zeit 10 nehmen, Uhr, Zeit einteilen, Minuten Zeit totschlagen, Zeit geben. Die Zeit hat einen Feind. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr, 25 Minuten und 20 Sekunden. Die Uhr teilt ein, trennt Sekunde von Sekunde, zerschneidet Stunden in Minuten, strukturiert, ordnet und diszipliniert das indogermanische Dai, die Zeit. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr, 25 Minuten und 40 Sekunden. Für die Mailänder Bevölkerung beginnt 1336 ein neues Zeitalter. Erstmals schlägt die neue Uhr des Turms von San Gottardo zu jeder vollen Stunde. Jede Stunde einen Glockenschlag mehr, 24 Stunden lang. Keine ungenauen Räder und Sanduhren mehr, sondern hörbare Zeit für jedermann. Klarheit darüber, wann gearbeitet, gebetet, gegessen und geschlafen wird. Nun betreuen Uhrmacher die mechanisch immer aufwendigeren Zeitmesser und entwickeln sogar tragbare Uhren für Ballkostüme. Je komplexer die Handelsbeziehungen, desto größer das Bedürfnis nach zeitlich exakter Koordination. Öffentliche Uhren verteilen sich über die Städte. Läden und Werkstätten stimmen ihre Öffnungszeiten untereinander ab. Arbeit richtet sich nicht mehr nach dem Tageslicht, sondern nach den Glockenschlägen. Und die sind manipulierbar. Die Bauern bestehen auf eigene Uhren. Sie hat große Ziffern, damit du sie beim Laufen einfacher ablesen kannst. Und sie speichert deine letzten 250 Trainingseinheiten, damit du nach dem Laufen siehst, dass du wieder mal nicht schnell genug warst. Eine hochfeine Uhr mit dem seltenen Doppelfederhaus für 3 Tage Gangdauer und Schwanenhalsfeinregulierung. Dieser kleine Mechanismus reagiert schon auf die geringste Bewegung ihres Handgelenks. Das Gehäuse aus poliertem Titan Grad 5, das Zifferblatt aus Carbon, Hightech in seiner vollkommensten Form. Perfektioniert durch eine Lithium-Hochleistungsbatterie. Rädchen für Rädchen, Feder für Feder, Schräubchen für Schräubchen auf der Höhe der Zeit. Die Fliegeruhr mit 2 Zeitanzeigen. Weicheisenkäfig zum Schutz vor Magnetfeldern. Wasserdicht bis 60 Meter Wassertiefe und unterdruckfest bis 16.000 Meter Flughöhe. Erstmals Sekunde und Stunde auf einer horizontalen Achse. Benjamin Franklin, geboren am 17. Januar 1706 in Boston, ist pflichtbewusst, religiös und kann rechnen. Zeit ist kostbar und darf nicht vergeudet werden, weiß der Staatsmann und Aufklärer. Dank der Entwicklung des Chronometers lässt sich die Stunde nun exakt in Sekunden einteilen. Akribisch notiert er in einem Notizbuch jede sinnlose Zeitverschwendung innerhalb von 24 Stunden. Das nennt man Zeitökonomie. Benjamin Franklins Devise »Remember that time is money« ist für den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar der Kern der modernen Marktwirtschaft. Wirtschaft ist nichts anderes als der Prozess, bei dem ein Anbieter einem Kunden Zeit verkauft. Das klingt komisch, aber was ist wirklich der Unterschied zwischen Unternehmen A und Unternehmen B? Der eigentliche Unterschied ist, das eine Unternehmen hat das und das Produkt früher auf dem Markt als der andere. Genau damit wird geworben. Sie sind der Zeit voraus. Das heißt, der gesamte Kommerz, wenn man genau hinguckt, der ganze Wettbewerb, fußt nur auf der einen These, dass man sagt, ein bisschen Zeit und dann sozusagen bin ich schneller als du und damit habe ich mehr Kommerz. Time is money ist nicht nur ein blöder Spruch, es ist im Kern das Grundgesetz der Wirtschaft, Zeitunterschiede auszunutzen. Wenn ein Unternehmen ein Produkt hat und dem anderen in seiner Zeit voraus ist, gewinnt das Unternehmen. Die drei wichtigsten Funktionen des Geldes, dass es Werte misst, tauscht und speichert, lassen sich in einer einzigen zusammenfassen. Es hält die Zeit fest. Marktwirtschaft heißt Business. Ein Land, sage ich mal jetzt, bei dem es keinerlei Kommerz gibt, ist ein Land des Stillstands. Ja, wir stehen gerade unter Colorado Adventure, the Michael Jackson Thrill Ride. Ein langer Name für eine fantastische Achterbahn. Die ist 1200 Meter lang, fährt Spitze bis 50 Stundenkilometer und hat 3 Aufzüge. Phantasialand am Samstagnachmittag. Die Freizeitfabrik brummt. Pressesprecherin Petra Keller umringt von jungen Freizeitaktivisten und Großfamilien mit Kinderwagen. Die Achterbahn im Westernlook jagt durch raues Gebirge, rast in Tunnel hinein und windet sich an einem Wasserfall vorbei. Die Sonne knallt durch die Kunstkulisse. Eine halbe Stunde Schlange stehen für 2 Minuten Geschwindigkeitsextase. Wir sind süchtig. Besser als Sex. Ja, das ist halt der Kick. Also besser als jede Droge. Die Geschwindigkeit, alles. Wenn man jetzt hinten fährt und die Bahn, man sieht, man verliert die Bahn aus den Augen, gerade so in den Stellen, wo es bergunter geht, dann meint man schon, man verliert den Kontakt zur Bahn, ja. Wenn man da halt schon merkt, dass man auch ein bisschen mit dem Hintern hochgeht und so, also das ist schon toll. Und dann nicht festhalten. Direkt in der Tunnel reingeht, ist tierisch. Kribbelt im Bauch und Adrenalin geht hoch, wunderbar, rein zum Feeling. Vorne die bremst ja ab, ja, und hinten wirst du dann nochmal richtig mitgezogen, wenn es runter geht. Dann merkst du halt richtig den Druck, wie es sich mitreißt. Meine Nerven sind alle. Ja, hier diese Kurven und hoch und runter und nee. Also viele schreien und es geht voll schnell und dann weiß man ja nie, ob man sich einen Kopf stößt oder sowas. Ist lustig. Ja, war einfach genial, kann man nur sagen. Einfach cooler cool. Speed so. Speed, cool. Es gibt nichts Besseres. Speed. Das so. Wenn der um die Ecken geht und dann ja, muss man sich um die Ecken, dann das ist das cool. Kurven lang, also ganz steil. Oder 90 Grad riecht man da. Oder am grünen Wasser, wenn der, dann denkt man fliegt ins grüne Wasser. Die mega cool. Die sind einfach super schräg, ne? Und ja, dann absolut Adrenalinstoß. Adrenalin pur. Ja, fahren ja, wahrscheinlich auch zu können. Die Colorado Adventure Bahn, die fährt im Moment mit 4 Bahnen und damit können wir dann eben diese fast 2.500 Leute pro Stunde halten, wenn das reibungslos funktioniert. Je nachdem, wie lange das Beladen dauert, dann schiebt sich das alles ein paar Sekunden nach hinten. Also wir versuchen schon alle 20, 30 Sekunden einen neuen Zug loszuschicken. Die erste Eisenbahnfahrt 1830 von Liverpool nach Manchester eröffnet unbekannte Horizonte. Mit 50 Stundenkilometern transportieren die neuen Bahnen nun dreimal so schnell Menschen und Waren wie die Pferdewagen. Das spart Zeit und fördert den Handel. Das stählerne Ungetüm wird euphorisch begrüßt und avanciert zum Inbegriff von Fortschritt und Industrialisierung. Die Eisenbahnen sind wieder ein solches providenzielles Ereignis, das der Menschheit einen neuen Umschwung gibt, das die Farbe und Gestalt des Lebens verändert. Es beginnt ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte und unsere Generation darf sich rühmen, dass sie dabei gewesen. Welche Veränderungen müssen jetzt eintreten in unserer Anschauungsweise und in unseren Vorstellungen? Sogar die Elementarbegriffe von Raum und Zeit sind schwankend geworden. Durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. Hätten wir nur Geld genug, um auch Letztere anständig zu töten. In 4,5 Stunden reist man jetzt nach Orléans, in ebenso viel nach Rouen. Was wird es erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden? Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris gerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Tür brandet die Nordsee. 1880 existieren allein in Deutschland 33.000 Kilometer Schienen. Über 300.000 Menschen arbeiten für die Bahn. Um 1900 pendeln täglich 1 Million Menschen zwischen Berlin und seinen Vororten per Bahn. 1914 beträgt die Reisegeschwindigkeit 88,8 Kilometer pro Stunde. 1939 erreicht der Schnelltriebwagen VT877A-B eine Geschwindigkeit von über 160 Stundenkilometern. Die Dampflokomotive 05002 übertrifft die Marke 200, genau 200,4 Kilometer pro Stunde. Rekord! Wie eine überdimensionale Raupe frisst sich der Zug seinen Weg, hinterlässt eine endlose Reihe aus Schienen und Strängen, zerteilt Bäume und Felder in zwei Hälften, rattert gleichförmig von A nach B. Ein Blick durchs Fenster, Himmel und Landschaften ziehen vorbei. Der Horizont, als Streifen aus Blau, Braun und Grün, immer wieder unterbrochen, von dunklen Strichen und rötlichen Blöcken. Wir gehen von einem Bewegungszustand zum nächsten über, ohne uns darum zu kümmern, was sie bedeuten. Wir werden mitgenommen an ein Ziel, einen Ort, werden an den Endpunkt einer Strecke befördert. Aber das Hier und Jetzt der Geschwindigkeit und der Beschleunigung entgehen uns, obwohl sie schwersten Einfluss auf das Bild der durchquerten Landschaft haben. Denn zwischen 20 und 200 Stundenkilometern ist die Deutlichkeit des vorbeihuschenden Bildes radikal verschieden. Dromos bedeutet Lauf. Dromologie, die Lehre des Laufs. Dromologe, Fachmann für die Bewegung. Paul Virilio ist Geschwindigkeitsforscher. Gesellschaftlicher Maßstab des Franzosen ist Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verschwinden. Bewegung erfährt der Mensch allein noch als Passagier, also passiv. Dadurch verändert sich seine Wahrnehmung. Mit Fahrt, ohne Bewegung. Rasender Stillstand. Zeit wird durch Geschwindigkeit überwunden. Gleichzeitig schwindet die Entfernung. Auflösung von Zeit und Raum. Beschleunigung zwischen Euphorie und Ablehnung. Paris, 28. Dezember 1895. Das Grand Café an der Opera. Schwarz-Weiß-Bilder zittern über eine improvisierte Leinwand. Hinter dem Cinematograph, einer knatternden Projektionsmaschine, die Brüder Lumière. Davor ein staunendes Publikum. Der Provinzbahnhof La Ciotat entsteht vor ihren Augen. Plötzlich rast ein Zug auf die Kaffeehausbesucher zu. Reaktionen zwischen Faszination, Panik und Angst. Das Kino hat seinen Mythos. Das Simulationsprinzip besiegt das Realitätsprinzip. Das ist übrigens das ganz enttäuschende Erlebnis, was ich mal hatte, als ich TGV fuhr, bevor es den ICE gab. Da dachte ich, oh, jetzt endlich in einen Zug, der fast 300 fährt, da muss die Post abgehen. Von wegen, es ist langweilig. Warum? Die Fenster sind alle zu, man hört nichts, ein dumpfes Klimageräusch und man merkt nicht, dass man 300 fährt. In anderen Worten, wir werden sozusagen um eine gewisse Sinnlichkeit betrogen. Aber das ist auch gut so, denn wenn wir wirklich die Sinnlichkeit von 300 hätten, mein Gott, dann würden wir langsamer fahren. Filippo Tommaso Marinetti, italienischer Schriftsteller, Futurist, veröffentlicht 1909 das futuristische Manifest. Stürmischer Gott einer Rasse aus Stahl, raumtrunkener, jagender Wagen, du stampfst voller Unmut den Biss in knirschenden Zähnen. O furchtbarer Drache mit Augen wie Schmiedefeuer, gespeist mit Erdöl und Flammennahrung, gierig nach Horizonten und Sternenbeute, ich entfessle dein Herz, das teuflisch pocht, und deine gigantischen Reifen zum Tanz, den du tanzt auf den weißen Straßen der Welt. Die metallenen Zügel lasse ich endlich schleifen. Du schießt trunken in das befreiende All. Bei dem bellenden Lärm deiner Stimme heftet sich die sinkende Sonne an deinen eilenden Schritt und rascher zuckt sie blutrot am Horizont. Da hinten, bei den Wäldern, galoppiert sie, schau. Was schadet es, schöner Dämon? Ich bin in deiner Gewalt. Nimm mich, ich nehme das Rennen auf, mit euch, meine Sterne. Schneller, noch schneller, ohne Rast und ohne Ruhe. Los, die Bremsen, du kannst nicht, mögen sie reißen, dass der Puls des Motors seine Schläge verhundertfacht. Ich habe oft den Eindruck, dass diese gesamte technische Entwicklung zu einer Art neuem Mythos in der Gesellschaft geworden ist. Das heißt, sie haben die alten Mythen mit den alten Fragen nach dem Woher und dem Wohin des Menschen und den Grundsinnfragen des Seins überdeckt und teilweise verdrängt. Und ich meine das sowohl bezogen auf die Technik selbst, die mythisch heute sehr stark überhöht ist, weil man betrachtet sie als Heilsbringer schlechthin, von Arbeitsplätzen angefangen bis, aber auch bezogen auf die Botschaften, die hier transportiert werden, die ganz tiefliegende Sehnsüchte von Menschen normalerweise einfach nur noch ausbeuten. Ein Griff nach der Kette, Auflegen der Schraubenmutter, ein Griff nach der Kette. Einstecken der Schraube, ein Griff nach der Kette. Zwei Hammerschläge, ein Griff nach der Kette. Ansetzen des autogenen Bohrers, Funkenstieben, ein Griff nach der Kette. Befestigung der Bleilamelle, Paraffinpappe, eine Hülse, ein Bündel Kerzen, eine Kurbelwelle und immer wieder dazwischen ein Griff nach der Kette. Ein Griff nach der Kette. Handbewegung und Ergebnis, Körperhaltung und Einsatz, Mensch und Maschine, immerfort gleich. Die Motoren, fertig, rattern an Probeständen. Henry Ford setzt auf Massenherstellung. In 8-Stunden-Schichten bauen Arbeiter in Fabrikuniform die neuen Statussymbole des kleinen Mannes an endlosen Fließbändern in Detroit zusammen. Über eine 500.000 Autos sind 1907 in den USA unterwegs. Der Ford T wird in den 20ern zur mobilen Konsum-Ikone. Ein Alltagsfahrzeug, gerade so schnell, dass es die Lust am Fahren befriedigt, ohne zu rasen. Fließbandarbeit, um sich ein Fließbandprodukt leisten zu können. Der industrielle Kreislauf schließt sich auf den Massenparkplätzen vor den Toren der Automobilfabrik. Jetzt zeigt sich, dass das Fließband das Tempo der Arbeit bestimmt, nicht aber die Arbeit des Bandes. Nur wenige Arbeiter bleiben an seinem Ufer stehen. Viele fahren mit dem Stück weiter, sitzend auf Wägelchen von kaum 30 cm Höhe, wie fußlose Bettler sie verwenden. Hier auf dem Boden schleifen die Beine des Arbeiters, der seinem Stück nachjagen muss, um es abzudichten und es abzufeilen, es fahrend zu behandeln. Mehr und mehr nähert sich die Summe der Bestandteile dem Begriff Automobil. Und plötzlich schwingt sich ein Mann auf den Chauffeursitz, drückt auf die Hupe, Schrei eines Neugeborenen, und auf dem stark geneigten Band, das läuft, läuft schneller ein lebendes Wesen, reißt sich los von der rollenden Nabelschnur, läuft in eine Halle, die AA heißt. Herr Hülsensack, mein Kutscher, kurbelt jetzt den Wagen an. Schon nach dem siebten Versuch springt der Motor spontan an. Dieses Gefährt rundet das immer größer werdende Automobilangebot mit einem gut durchdachten Mittelklassewagen ab. Sie hören die Übersetzung, lassen sich sehr leicht halten. Er verbirgt unter seiner Motorhaube 19 Pferdestärken. Schon nach einer Minute nähern wir uns jetzt der Höchstgeschwindigkeit. 40 Stundenkilometer lese ich ab. Mich erfasst wahrlich ein Geschwindigkeitsrausch. Bäume und Hühner fliegen rechts und links an uns vorbei. Herr Hülsensack kann das Automobil kaum noch bändigen. Ja, 19 Pferdestärken werden jetzt voll auf die Räder übertragen. Wir weichen soeben einer Reiterschwadron aus. Der Neue mit WHIPS, dem innovativen Schleudertrauma-Schutzsystem. Für sportliche Fahrer, die Kraft und Kontrolle in beiden Händen haben wollen. Verstecktes Talent, versteckte Größe, versteckte Kraft. Vorsprung durch Technik. Die Leidenschaft, die Norm zu übertreffen. Die erste Hochsicherheitszelle mit Turbo. Xenon-Scheinwerfer und 16 Zoll Leichtmetallräder im Edition 100 Design. Ein Ereignis erster Klasse. Souveränität ist eine Frage des Stils. Ob mit einem Innenraumkonzept für individuelle Wünsche, permanentem Allradantrieb oder Fünfventiltechnik. Das eingebaute Navigationssystem führt Sie durch Straßenlabyrinth. Wann wird es dunkel? Wenn Sie merken, dass sich Ihre Scheinwerfer einschalten. Wer bremst, verliert. Let's go! Beschleunigung heißt ausdehnen, erkämpfen, erobern, verstärken, vergrößern, vermehren, erweitern, erhöhen, steigern. Beschleunigung heißt Guinness Buch der Rekorde. Beschleunigung heißt Dirk Auer. Ich habe mich hinter einen Biethober Porsche gehängt. Ich hatte hinter dem Porsche ein Gestell. Ja, da habe ich mich einfach mit Handkraft festgehalten. Der hat dann einfach beschleunigt. Ja, und ich habe versucht, hinten dran zu bleiben. Und ja, mir sind dann so bei 307 dann die Rollen geplatzt und ja, dann habe ich dann wieder abbremsen lassen und das war dann mein Rekord. Dirk Auer, Inlineskater, Groß-Gerau, 27 Jahre. Beschleunigt seit dem 6. Lebensjahr auf kleinen Rollen. Beschleunigung ist eine Frage der Kraft. Du musst ja die ganze Zeit gegensteuern. Also die Inlineskates wollen nach außen, wollen nach innen. Wenn du da nicht richtig gegensteuerst, wird so ein Innern komplett hochgeschleudert und es kann dir dann das Bein ausrenken, kannst du halt eine Zerrung dann holen oder kannst du auch hinfallen. Aber du musst halt in erster Linie probieren, dann diese Schwingungen, die dann immer mehr entstehen, gerade wenn die Rollen sich auflösen, musst du halt schauen, musst das abschätzen können, schaffe ich es noch oder schaffe ich es nicht, kann ich mich noch halten. Das ist halt auch irgendwie wieder dieser Grenzbereich, der mich interessiert dabei. Beschleunigung ist eine Frage der Zeit. Das geht eigentlich ziemlich schnell, du bist da halbe Minute vielleicht, 40 Sekunden, sowas. Du bist da nicht so lange unterwegs, eine Minute. Beschleunigung ist eine Frage der Distanz. Es waren 3,8 Kilometer Länge, weil wir wollten einfach versuchen, auf Maximalgeschwindigkeit zu kommen. Und da haben wir einfach mal, wir wussten, wir werden so ungefähr 3,5 Kilometer brauchen. Dann haben wir es erstmal bei 3,5 Kilometer angefangen, dann zu beschleunigen. Und der erste Versuch war dann 299 und dann sind wir dann halt noch erst ein Stückchen weiter zurückgegangen. Da habe ich es dann nicht ganz geschafft, weil mir vorher schon die Rollen so kaputt gegangen sind, dass ich abbrechen musste. Und da bin ich auch nur 297, glaube ich, gefahren. Ja, und dann hatten wir den richtigen Abstand gefunden und dann hat es ja auch geklappt mit den 307. Beschleunigung ist eine Frage des Materials. Was sehr wichtig ist, das Kugellager wird ja heiß einerseits. Gut, ich bin Keramikkugellager gefahren, die werden nicht so warm. Also muss der Innenkern schon mal hitzebeständig sein. Die Verklebung ist sehr wichtig zwischen Innenkern und ja, dieser Außenrolle. Ja, ich hatte eine spezielle Verklebung mit Nuden, mit weiter, dass sich nicht gelöst hat. Und auch der Kunststoff war eine andere Zusammensetzung als eine normale herkömmliche Rolle. Beschleunigung ist eine Frage des Nervenkitzels. Jeder Motorradfahrer weiß das. Du stehst halt komplett im Wind. Du fühlst die Geschwindigkeit pur. Das ist, also du kriegst da Adrenalinstöße, das ist unbeschreiblich. Beschleunigung ist eine Frage des Risikos. Der ganze Körper hat vibriert, der Kopf, anfangs bewegt er sich nicht, aber gerade bei dieser Endgeschwindigkeit fängt er immer mal an, nach links und rechts zu gehen. Wenn du den Kopf dann ein bisschen verkehrt hältst, also ich habe mal ein bisschen Unterluft gekriegt unter den Helm, da ist der ganze Helm nach oben geschleudert worden. Ich habe sofort gesagt, stopp, weil ich habe gedacht, mir zieht den Helm runter. Du gehst an diesen Grenzbereich dran und das ist einfach das Interessante, was zu machen, was vorher noch keiner probiert hat. Ja. Das ist halt das, was mich auch interessiert. Also die Leute auch mal zu begeistern, damit halt auch mal zu zeigen, hier, es geht auch anders. Ja. Der Mensch ist als Fußgänger geboren. So ist sein Körper ausgelegt. Normales Gehen bedeutet ruhiger Puls und eine regelmäßige Atmung. Beschleunigung verändert das Körperempfinden. Auf der Erde wirkt eine Anziehungskraft von einem G. G ist die Einheit für Gravitation, für Schwerkraft, der wechselseitigen Kraft, mit der sich zwei Massen anziehen. Beschleunigung verändert dieses Verhältnis zwischen Erde und Mensch und damit auch seine Sinne, Wahrnehmung oder Körpersäfte. Dreifache, vierfache oder mehrfache Erdbeschleunigung führt dazu, dass natürlich das Gewicht eines Armes höher wird, schwerer wird. Das heißt, die Bewegung wird sehr viel schwerer. Wenn man eben jetzt Manöver machen muss, sich bewegen muss, Knöpfe ein- und ausschalten muss, dann wird es einfach sehr, sehr viel schwerer, überhaupt den Arm zu bewegen. Was die Beschleunigung mit einem macht und wie viel jeder verträgt, ist individuell verschieden. Volker Dahmann überwacht, wie Beschleunigung den Körper verändert, bei einer Zentrifugenfahrt. Der Arzt testet nicht jeden, nur Astronauten, wie Reinhold Ewald. Meistens wird eine relativ kurze Beschleunigungsphase eingelegt, dann liegt man auf einem Plateau, also einer länger anhaltenden Phase, an der eine Maximalbeschleunigung einwirkt. Das kann 3G, also dreifache Erdschwere sein, die dann auf einem lastet, 5G sogar, kurzzeitig 8G, also achtfache Erdschwere, um den Körper auch mit dieser dann doch sehr kurzen, nur Maximaleinwirkung vertraut zu machen. Das Problem ist, dass wir zwar das Beschleunigen selber merken, aber wir merken nicht unbedingt, was für Auswirkungen das auf uns haben kann. Das heißt, gerade dieser Verlust des Farbensehens zum Beispiel, der wird einem überhaupt nicht bewusst, wenn man es nicht vorher mal einmal demonstriert hat, wenn man nicht selber in der Zentrifuge gesessen hat und mit, wir haben so rote und grüne Lämpchen, die in einem Halbkreis angeordnet sind und der Astronaut muss halt immer drücken, wenn er ein Lämpchen sieht, wir schalten verschiedene zu und ab. Ja, und irgendwann auf einmal merkt er, ich habe nur noch einen Tunnel, ich sehe die äußeren Lampen nicht mehr. Und wir sehen es eben, weil der Astronaut nicht mehr richtig auf die Knöpfe drückt. Und diese Erfahrung muss man mal gemacht haben. Getestet wird im Sitzen und im Liegen. In der kargen Halle auf dem Gelände des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in Köln-Porz. Eine kleine blaue Kabine, ähnlich einer Gondel. Platz ist nur für eine Person. Die Zentrifuge setzt sich in Bewegung. An einem Schwenkarm wie an einem Angelhaken. Immer im Kreis. Pflichtprogramm für Astronauten. Ein Vorgeschmack auf den Raketenstart. Wie reagiert der Körper auf Beschleunigung? Der lange Dreharm wird schneller. Der Kabinenboden neigt sich leicht nach außen, wie bei Reinhold Ewalds erstem Mal. Ich war in, ja, würde man sagen, Vorstellungskleidung, kriegte dann entsprechende Sensoren für ein EKG aufgeklebt und das Hemd. Und nahm darin Platz und als die Zentrifuge anfuhr, war ich innerhalb von Sekunden schweißgebadet, weil ich natürlich, unvorbereitet wie ich war, gegen diese Kräfte anging, weil ich dachte, ich müsste jetzt alle Muskeln anspannen. Ich weiß, dass ich Tage darauf noch Muskelkater hatte, allein von den paar Minuten Zentrifugenfahrten. Die Zentrifuge kreist gleichmäßig, mit rund 70 Stundenkilometern. Innen überwacht eine Videokamera den Zentrifugierten. Der andere Effekt ist, dass quasi das Blut nach unten in die untere Körperhälfte zentrifugiert wird, das Herz Schwierigkeiten hat, Blut, sauerstoffreiches Blut ins Gehirn zu pumpen. Und wir brauchen halt Sauerstoff, damit das Gehirn arbeitet. Wenn also so eine Beschleunigung länger andauert, dann fehlt der Sauerstoff und bestimmte Hirnfunktionen fallen langsam aus oder werden weniger. Es ist eben so, wir Menschen sind aufgewachsen, haben die Evolution durchgemacht in einer 1G-Welt, in einer Welt, wo immer nur die Schwerkraft gleichmäßig in eine Richtung zog. Und jetzt bewegen wir uns schnell und mit großen Beschleunigungen in Gefährten, die eben dieser Evolution unbekannt waren. Und daran müssen wir uns gewöhnen und das macht Teil eben dieser Vorbereitung aus. Das eigene körperliche Limit kennenlernen und damit umgehen können. Noch beschleunigter geht es bei Jetpiloten zu. Kurzzeitige Auswirkungen von bis zu 6G müssen trainiert werden. Mit entsprechender Atemtechnik und dem sachgerechten Umgang mit dem G-Anzug. Der besteht aus kleinen Lufttaschen. Die blähen sich auf, komprimieren die Beine. Das Blut kann nicht mehr absacken, wird in Richtung Kopf gepumpt. Extreme Beschleunigung in der Fliegerei. In der, sagen wir, Zivilfliegerei ist es höchstens in den Bereichen, wenn jemand Kunstflug macht, also Loopings fliegt und andere Kunststücke. Auch dort treten relativ hohe Beschleunigungskräfte ein. Aber das ist natürlich nicht für die allgemeinen Bürger. Insofern bleibt für den allgemeinen Bürger an hohen Beschleunigungen eigentlich nur Jahrmarkt-Karussells, gerade die modernen, die teilweise relativ hoch gehen. Autofahren, auch ein Formel-1-Rennwagen, kommt nicht an die Beschleunigung über die lange Zeitdauer ein. Die haben vielleicht mal ganz kurze Spitzen hoher Beschleunigung in den Kurven, aber sicherlich auch nicht über die Länge der Zeit. Und jetzt schließt die Bühne. Seid stark. Wir sind mal ganz schnell rumgeflogen und dann eben sind wir kurz da stehen geblieben oben und dann mit einer riesen Geschwindigkeit nach unten. Das hat auch sehr im Bauch gekribbelt. Die Beschleunigung hat mir gefallen. Die Geschwindigkeit nach oben und dann das sanfte Abbremsen. Fängt tierisch an zu rasen dann oben, dann stoppt es halt. Und dann, naja, und dann denkt man, ha, Ruhe erstmal und dann geht es sofort wieder runter. Man weiß ja nicht, wann es runtergeht. Naja. Mystery Castle ist eine, im Fachjargon, eine Show- und Vertikalfahrt. Ja, das ist irgendwie, als wenn man fast fliegt oder so. Und man bleibt auch nur 3 Sekunden und dann denkt man, also wenn man das erste Mal da ist, wenn man nicht weiß, dass es nur 3 Sekunden sind, dann fliegt man auf einmal total runter. Aber ich finde gut, dass in der Mitte so auf einmal das Licht angeht und dann sieht man sich so alle an der Wand hängen. Bei Achterbahn, da fährst du ja einfach nur, ich sag mal, das ist nur fahren. Ne? Aber hier fällst du ja, fallen. Also fallen hat man tierisch Angst vor. Also mitgeschrien habe ich ja, das war ganz klar. Aber es war faszinierend. Das muss man, so ein Schalter ist der Mare ungefähr nicht aus. Da muss was raus. Ach, es sind zum einen Sachen, die man ja sonst niemals erlebt. Das ist eigentlich, kommt das Mystery Castle aus der Raumfahrt und es ist wirklich eine Art Startsimulator. Und das sind natürlich Sachen, wo ein normaler Mensch nicht draufkommt. Ein normaler Mensch fährt nicht so Auto, wie man auf einer Achterbahn ist. Ein normaler Mensch fliegt nicht in den Weltraum. Das sind einfach, wir versuchen Illusionen zu verkaufen, die Leute einfach nicht jeden Tag haben. Es ist dieser Start, diese Beschleunigung, diese enorme Geschwindigkeit, die aufgebracht wird, um praktisch die Schwerkraft momentan zu überwinden. Die wird ja momentan überwunden, das ist ganz toll. Man ist so richtig in den Sitz gepresst worden. Andruck hat man gespürt, wie beim Fliegen praktisch. Ich würde gerne mal ins Weltall fliegen, ganz einfach. Das ist mein Ziel, Astronaut zu werden. Irgendwann. Wie kommt Oma in den Hörer? Als Aufschnitt ein handlicher Weltenbummler. Super flach, extra leicht und äußerst reaktionsschnell. Am Stück als echtes Multimedia-Talent. Wieder ein paar Preise ins Netz gegangen. Warum für 60 Sekunden telefonieren, wenn Sie nach 3 Sekunden den Hörer aufnahmen? Mit einem Mausklick überwinden Sie Kontinente. Wir verbinden Sie. Claude Chappe ist neugierig auf die jüngsten Entwicklungen der Französischen Revolution. Er denkt sich 1792 ein System zur Fernübertragung von Botschaften aus. Jeweils 2 Männer an 23 Stellen zwischen Lille und Paris. Mittels Ferngläsern fangen sie Signale auf und geben sie an den nächsten Posten weiter. Auf 212 Kilometern gibt es Nachrichten in wenigen Minuten. Beschleunigung heißt bei Null anfangen, optimieren, koordinieren, organisieren, reagieren. Beschleunigung heißt besinnen, distanzieren, kommunizieren. Der ganz große Sprung, den registrieren wir im 19. Jahrhundert durch die Erfindung und den Einsatz des Telegrafen, später der drahtlosen Telegrafie und auch des Telefons, wo es also möglich wurde, über Kontinente hinweg Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, de facto ohne Zeitverlust. Ein weiterer ganz einschneidender Punkt war die Erfindung und der breite gesellschaftliche und kulturelle Einsatz des Mediums Hörfunk, auch in seinen Live-Formen, wo man also erstmals Stimmen hören konnte von einem Menschen, der hunderte von Kilometern oder tausende von Kilometern entfernt ist, als Stimme neben mir. Oder das Medium Fernsehen mit seinen Live-Schaltungen. Oder in den 60er Jahren die Möglichkeit, erstmals per Satellit Live-Sendungen rund um die Erde empfangbar zu machen, was Zeit und Raum und kulturelle Eigenheit erstmals dann auch visuell mit den Augen wahrnehmbar aufgehoben hat. 1957 besitzen in Deutschland knapp 700.000 Haushalte einen Fernseher. 10 Jahre später sind es rund 13 Millionen. Anfang der 80er tritt das mediale Zeitalter in eine neue Phase. In den 70er und auch in den 80er Jahren hatten wir ja sehr stark die politische Position, dass man sagte, je mehr Fernsehprogramme es gibt, je mehr unterschiedliche Informationsangebote es gibt, desto größere Vielfalt herrscht und desto mehr Möglichkeiten haben die Menschen auszuwählen und sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Wir entdecken heute für einen Großteil der Bevölkerung das Gegenteil. Mehr und mehr Angebote führen zu Nachfrage von immer ähnlicherem und führen zu einer Art und Weise der Selektion, die das Vorwissen und die Vorurteile und auch das Einrichten sich in bestimmten Emotionen bestätigen und fortschreiben und weiterschreiben. Und für mich ist das eine ganz verständliche Sache, denn sich täglich dem Informationsdruck zu stellen, nicht nur im Beruf, sondern auch im Privaten, ist mit ausgeprägtem Druck und auch Stress verbunden und überfordert uns, glaube ich, allein auf der seelischen und auch auf der nervlichen Ebene vollends. Beschleunigung heißt Wachstum und Disziplin, Spezialisierung und Monopolisierung. Beschleunigung heißt Fortschritt. Fortschritt heißt Technik, Technik Globalisierung, Globalisierung Gleichzeitigkeit. Gleichzeitigkeit heißt Netz. Beschleunigung heißt Netz. Ein heutiger Laptop hat eine Festplatte von, wenn er modern ist, 6 Gigabyte. 6 Gigabyte hat noch vor 15 Jahren eine große Halle an Festplatten gefüllt. Also das ist ein Ausdruck dafür, wie rasant zum Beispiel da die Integrationsdichte vorangegangen ist, die Speicherdichte sich erhöht hat. Das konfrontiert natürlich mit ganz neuen Fragen und ganz neuen Folgen. Sie können Informationen wahrnehmen vom Ende dieser Welt und die Information entsteht in dem Moment, wo Sie sie auch selber rezipieren. Es liegen keine Kontinente mehr dazwischen, es spielen keine Zeitzonen mehr eine Rolle und es spielt kulturelle Unterschiedlichkeit keine Rolle. Gleichzeitig ist es ein Medium, was es ermöglicht, sich gleichzeitig mit zeitlich Unterschiedlichem zu beschäftigen. Sie springen von Mausklick zu Mausklick, gegebenenfalls in unterschiedliche Epochen, in unterschiedliche Befindlichkeiten von Menschen oder was auch immer. Wir werden also mit etwas konfrontiert, was es in der Weise in der Geschichte bisher nicht gab. Klare Zeiteinteilungen, klare Zuordnungen von Zeit und Person, klare Zuordnungen von Botschaft, Übertragung und Wahrnehmungen verschwimmen mehr und mehr, werden nicht mehr entsprechend als Einzelne identifizierbar. Es ist nicht nur eine Beschleunigung, es ist eine Explosion. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Wir reden von der Informationsgesellschaft. Heute, an diesem Tag, werden 20.000 neue Publikationen erscheinen, 20.000 neue Artikel. Also insofern das Weltwissen verdoppelt sich in immer kürzeren Zeiträumen. Zum Zweiten kommt ein ganz wichtiger Faktor hinzu, nämlich das Leben verändert sich, unser Umfeld verändert sich. Vor allem hier in solchen Ländern, wo wir mit Technik zum Beispiel sehr stark konfrontiert werden, erleben wir, dass nach kürzester Zeit Technik wieder sich verändert. Nichts so bleibt, wie es ist. Die Gesellschaft teilt sich mehr und mehr in zwei Gruppen von Menschen auf. Einerseits die, die die ganze Entwicklung zu nutzen wissen, hochkompetent, die damit ihren Informationsvorsprung, der zugleich Machtvorsprung ist, auch kontinuierlich ausbauen, die auch das Geld haben, das zu bezahlen. und denjenigen, die mit dieser Entwicklung überwiegend als Rezipienten konfrontiert sind. Also die Programme wahrnehmen, sich in den Programmen verlieren und es überwiegend für Unterhaltungszwecke, Fluchtzwecke und Ähnliches nutzen. Das, glaube ich, ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, die etwa bezogen auch auf unser politisches System, auf die gesamte demokratische Kultur als Mitmach- und Teilhabekultur eminente Folgen haben wird. Power, Geschwindigkeit und Ergonomie. Mit einer Video-Input-Bandbreite von 360 MHz, einer maximalen Auflösung von 2048x1536. Die Gloria XX1 basiert auf einer Designvorgabe von 3D Labs und besitzt somit den Gamma-Geometrie-Prozessor. Da anstelle von zwei Rasterization-Prozessoren nur ein MX-Chip zum Einsatz kommt, liegt die Performance zwischen den beiden Oxygenkarten. Der BJC6000 hat vier separat austauschbare Tintentanks. Mit 1440x720 dpi plus Drop Modulation Technology gibt's satte Farben und scharfe Schwarz-Weiß-Drucke im Eiltempo. Bis zu 8 ppm in Schwarz-Weiß und 5 ppm in Farbe. 256 interner L2-Cache mit 366 MHz, 128 MB SD-RAM, maximal 384 MB, 8,0 GB Festplatte, ATI Rage LT Pro 2x AGP Videochip. Nach einer rasanten Einleitung erfahren Sie kurz und knapp alles Wichtige zum Thema. Flexibel 2000. Computerkäufer im Labyrinth zwischen Bits und Bytes. Der Datenvergleich offenbart, die nächste Generation lauert schon beim Großhändler. Nur Schnittblumen welken schneller als Computer. Das wird ja oft propagiert. Das wird propagiert von Marketing-Experten, die im Grunde genommen ganz einfach mehr Kunden gewinnen wollen. Und die versuchen, Kunden dadurch zu gewinnen, dass sie jedem so das Gefühl geben, wenn du nicht dabei bist, dann hast du verloren. So wie der amerikanische Wissenschaftspräsident John Giddens mal gesagt hat, go online or decline, also geh ins Internet oder stirb. Das muss man aber nicht. Man muss immer wieder sagen, wir haben die Freiheit der Wahl. Showdown auf dem Parkett der Düsseldorfer Börse. Ein lautstarkes Ritual, das längst vom leisen Surren der Datenbanken abgelöst wurde. Jeder hat zu jeder Sekunde dieselbe Information. Das bringt die Märkte einfach näher zusammen. Und das ist eben heute auch ein transkontinentales Thema. Das heißt, wenn hier in Deutschland nachmittags um 15 Uhr an der Börse noch gehandelt wird, macht gerade New York auf. Und das führt schon wiederum zu Entscheidungen der deutschen Anleger und Investoren, die dann hier noch in Deutschland handeln. Wenn wir gegen 17 Uhr schließen, dann wandern aber diese Investoren nicht nach Hause, sondern die agieren dann direkt von Deutschland aus in New York weiter. Das heißt, wenn man heute aktiv an der Börse tätig sein will, braucht man eigentlich einen 20-Stunden-Takt. 10 Sekunden braucht Dirk Elberskirch, Geschäftsführer der Düsseldorfer Börse, für die Ausführung einer Order. 2 bis 3 Tage noch vor 5 Jahren. Also das eine ist ohne das andere nicht mal denkbar. Wir leben heute von Realtime-Informationen und Realtime-Informationen befassen sowohl die Unternehmen als auch die Banken, die Intermediäre bis hin zum privaten Kunden. Das heißt, hier rücken alle näher zusammen, bekommen auch eine Waffengleichheit und das macht den Markt natürlich spannend. Es ist ein gesamtgesellschaftliches und mittlerweile global vernetztes System. Und das heißt, bezogen auf den Faktor Großtechnologie, diese Technik ist unüberschaubar, sie ist nicht beherrschbar, sie ist als Monokultur angelegt, das heißt, selbst wenn wir es wollten, wir kämen da nicht mehr heraus. Diese Technik prägt die gesamten gesellschaftlichen Strukturen, und zwar sowohl die Arbeitswelt als die politische Organisationsweise und eben auch die Freizeitgewohnheiten der Menschen. 19. Oktober 1987. Ein schwarzer Montag. Weltweit sausen sämtliche Kurse an allen Wertpapierbörsen abrupt in den Keller. Der Schuldige? Ein Computer. Hier haben nicht mehr Menschen Entscheidungen getroffen, die naturgemäß eine gewisse Zeit vielleicht brauchen. Hier hat ein Computer im Hintergrund dann begonnen, Verkaufsaufträge zu geben. Und das hat praktisch zu einem sich selbst verstärkenden Mechanismus geführt, zu einer Spirale, die in dem Fall nach unten ging. Und dem behilft man sich heutzutage, dass man so Kreislaufbrecher, Circuit Breakers einführt, dass man also auch die Maschinen zwingt, dann einmal 10 Minuten einzuhalten oder auch mal eine Stunde, damit man Gelegenheit hat, wieder einmal in Ruhe auch über Dinge nachzudenken und sein Handeln dann wieder neu strukturieren kann. Express Bräuner. Aufsprühen und fertig. Damit Sie schon vor dem Sommer gebräunte Beine haben, gibt es jetzt den völlig neuartigen Expressbräuner. Ultraschnell. Trinkfläschchen. Formel 1 für Fitness. Neu. Reduziert die Zeichen der Zeit. Linienfältchen und Pigmentflecken werden weniger sichtbar. 33% mehr Feuchtigkeit für Ihre Haut in nur 4 Wochen. Innovation. Die Kraft des Neuen. Um einen neuen Standard zu setzen, muss man mit Alten brechen. Nutzung und sich der Nutzung entziehen sind kein Widerspruch, alles zu seiner Zeit, aber beides gehört auch untrennbar zusammen. Wer sich dem Strom der Beschleunigung und wer sich dem Strom der Technik und dieser Dynamik aussetzt und in dieser Ohnmacht bleibt und diese Ohnmacht nicht immer wieder auch überwindet, indem er sieht, ich selber kann mir Maßstäbe setzen, der gibt eigentlich seine Autonomie als Mensch auf. Beschleunigung ist Faszination und Rausch, ist Tunnelblick und Risiko. Beschleunigung ist Aufmerksamkeit und Verantwortung, ist Vorausschau und Umsicht. Beschleunigung ist endlich. Im Endeffekt beschleunigt derjenige, der die Beschleunigungsmöglichkeiten durch Technik an sich heranlässt und sie praktiziert. Eine sich selbst beschleunigende Technik wäre völlig irrelevant, wenn es keine Menschen gäbe, die sich dem bewusst und gewollt aussetzen und dieses Spiel mitmachen. Also wie schnell diese Gesellschaft ist und wie schnell sich Prozesse wandeln. Im Letzten können wir das selber entscheiden. Hier herrscht keine naturgesetzliche technische Entwicklung, die vom Menschen losgelöst wäre. Amour, alle Projektile. Amour, alle Ziele. Amour, alle vor Schnelligkeit unsichtbaren Gegenstände. Schlagt mich, durchbohrt mich und überholt mich. Ich schlage mich und durchbohre mich und überhole mich. Das Rasen der Antriebe schließt sich im Ich-Kreis. Das war Meter pro Sekunde im Quadrat, das beschleunigte Leben von Franziska Glatt. Ton und Technik Ingeborg Kiepert, Dagmar Schondei und Klaus Hayek. Es sprachen Jochen Kolenda, Stefanie Kosebeck, Philipp Schäbmann und Reinhard Schulat. Regie Uta Reitz, Redaktion Klaus Pilger, eine Produktion des Deutschlandfunks 1999. Nächsten Sonntagabend hören Sie in Freistil das Feature Transkontinental – Geschichten vom Mythos Luftschiff von Christopher Janssen.